Wow, sieht aus wie ein Frankensteins Gruselkabinett. Allerdings. Ich fürchte mich. Biggie, fürchtest du dich? Aber leise, bitte. Ja, doch. Da kommt jemand Zettel weg, gib her. War es am nächsten Abend ein leichtes, das Badezimmerfenster zu öffnen und somit Justus und Peter den Einstieg in die Villa Charkow zu erleichtern. Die Konzertgäste waren in der Zwischenzeit bereits eingetroffen und hatten auf den Stühlen in der Galerie Platz genommen. Vorsichtig lauschte der erste Detektiv an der Badezimmertür. Weg! In den Keller kommen Sie! Verdammt, das ganze Haus brennt! Die Tür ist auf!